schicken sie für dich vor. Du bist die Marionette, sie haben dich in der Hand. Sie spielen mit ihr Theater in ihrem Zauberland. Schützen ihren Stand vor jedem, der verzweifelt hat. Du bist willkommen, guter Mann, und bei der Mauer macht sich an. Du bist nur ein Hamster im Versuchslabor. Sie legen dich in Ketten, sie führen dich vor. Du bist die Marionette, sie haben dich in der Hand. Sie stehen mit ihr Theater in ihrem Zauberland. Blah. Immer nur am Kriechen, immer unterdrückt. Versuchst du auszubrechen, bist du nur gefickt. Du bist nur ein Hamster, ich weiß aus Labor. Sie legen dich in Ketten, sie führen dich vor. Du bist die Marionette, sie haben dich in der Hand. Sie spielen mit ihr Theater in ihrem Zauberland. Ich kann's nicht weitergehen, ein Ende ist schon abzusehen. Deutschland, du so groß und stark, nagelst dir selber deinen Tag. Du bist nur ein Hamster im Versuchslabor. Sie legen dich in Ketten, sie führen dich vor. Du bist die Marionette, sie haben dich in der Hand. Sie spielen mit ihr Theater in ihrem Zauberland. Du bist nur ein Hamster im Versuchslabor. Sie legen dich in Ketten, sie führen dich vor. Du bist die Marionette, sie haben dich in der Hand. Sie spielen mit ihr Theater in ihrem Zauberland. Blah.